Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen. Dies ist der libertäre Monatsrückblick des anarchistischen Radio Berlin für den März 2019. In den kommenden 60 Minuten beschäftigen wir uns mit Geschichte und Gegenwart. So hören wir über die historischen Bezüge des Tags der politischen Gefangenen und wir erfahren, wie sich Staat und Kapital in Form der sogenannten Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft aktuell organisieren. Außerdem waren wir für euch in den Straßen von Santiago de Chile unterwegs. Genau dann, als der Faschist und brasilianische Staatspräsident Jair Bolsonaro auf Staatsbesuch war. Und wir haben einen Aufruf der anarchistischen Gruppe Dortmund vertont, der sich an die SchülerInnenbewegung Fridays for Future widmet. Fehlen darf natürlich nicht, wo herrscht Anarchie? Die Frage, die uns jeden Monat umtreibt. Die Antwort bleiben wir euch auch diesmal nicht schuldig. Und gegen Ende gibt es noch einen zweifachen Linktipp. Einmal zu einem Audiobuch und dann zu einem anderen anarchistischen Podcast. Dem Ganzen vorgestellt gibt es gleich ein paar ausgewählte News aus dem März 2019, denn da war ja so einiges los. Bevor es damit losgeht, erstmal Musik, und zwar Wahnsinn vom Waldgeistkartell. Das ist ein Lied ihrer neuen EP Poesie, welche am 1. Mai veröffentlicht wird. Mehr Infos unter waldgeist-kartell.de. Kunst ist der Traum von der Anarchie. Am Schluss wird das Chaos Harmonie. Wir stehen im Zirkus, das Rad dreht sich nicht. Wir stehen im Zirkus, das Rad dreht sich nicht. Der Wahnsinn erlebt und der Hass die Struktur. Sein natürlicher Feind ist das Ticken der Uhr. Es ist, wie es ist, die Gedanken sind frei und die Realität ist ein Abbild des Geistes. Das Leben gibt dir, was du von ihm verlangst, doch warst du bis eben im Trugbild gefangen. Wir warten vergeblich, der Zug wird nicht kommen. Wir warten vergeblich, der Zug wird nicht kommen. Der Wahnsinn erlebt und er hasst die Struktur. Sein natürlicher Feind ist das Ticken der Uhr. Es ist, wie es ist, die Gedanken sind frei und die Realität ist ein Abbild des Geistes. Schlange verspricht dir das ewige Glück, doch der Apfel am Baum ist nur das süßeste Gift. Komm, lass uns tanzen, das Paradies brennt. Komm, lass uns tanzen, das Paradies brennt. Der Wahnsinn erlebt und der Hass die Struktur. Ist das Ficken der Uhr. Denn es ist, wie es ist. Die Gedanken sind frei. Und die Realität ist ein Abbild des Geistes. Die Realität ist ein Abbild des Geistes. Ihr hört den libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Mehr zu uns unter aradio.blogsport.de. Erreichen könnt ihr uns unter aradio-berlin@riseup.net oder über Twitter aradio_berlin. Im Folgenden gehen wir auf ein paar Ereignisse des letzten und, naja, auch des aktuellen Monats ein. Für einen umfassenden Blick auf den März aus anarchistischer Perspektive verweisen wir hier gern wieder auf den Monatsrückblick von bodenfrost.wordpress.com. Sehr gefreut haben wir uns über die Nachricht, dass in Aserbaidschan am 17. März neben vielen anderen politischen Gefangenen auch Giyas und Bayram freigelassen wurden. Die beiden wurden verurteilt für eine Graffiti-Aktion im Jahr 2016. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört in unseren August-Rückblick desselben Jahres hinein. Am 30. März fand in Berlin eine Demo gegen die geplante Asylrechtsverschärfung statt. Später, in der Nacht auf den Sonntag, stürmte die Berliner Polizei dann den Club Mensch Meier, in welchem eine Soli-Party für die Seenotrettung stattfinden sollte. Unter dem Vorwand einer Zollkontrolle verschaffte sich eine Hundertschaft der Bullen gewaltsam und mit gezogenen Schusswaffen Zugang zu dem Club. Die nachträgliche vermeintliche Legitimation des brutalen Angriffes versuchte die Berliner Polizei typischerweise mit dem Verweis auf Gegenwehr herzustellen. Diese Repression sehen wir allerdings klar als Teil des Diskurses der Herrschenden zur Seenotrettung. Unsere Solidarität gilt den Betroffenen. Am Wochenende drauf fand dann die Mietenwahnsinn-Demo in Berlin statt. Sehr viele Leute waren wieder unterwegs und einigen von ihnen ist es gelungen, einen leerstehenden Laden zu besetzen. Dieser wurde noch am gleichen Tag brutal geräumt. Wir haben für euch die Pressemitteilung des Bündnisses Hashtag Besetzen vertont. Und das spielen wir jetzt mal ab. Polizei rechtfertigt illegale Räumung des Bizim Bakal durch Falschaussagen. Wir, eine Gruppe von Menschen aus dem Zusammenhang Hashtag Besetzen, haben am 6. April während der Mietenwahnsinnsdemonstration den leerstehenden Laden, ehemals Bizim Bakal, in der Wrangelstraße 77 besetzt. Im Laufe des Tages kam es zu einer rechtswidrigen Räumung von Seiten der Polizei sowie massiver Polizeigewalt gegen die TeilnehmerInnen der Kundgebung vor dem Ladengeschäft. Aufgrund der in den Medien präsenten Falschmeldungen der Berliner Polizei möchten wir den Vorgang der Ereignisse klarstellen. Am Samstag betraten drei Personen durch ein loses Brett den Laden in der Wrangelstraße und erklärten ihn für besetzt. Kurz nachdem die Besetzung öffentlich gemacht wurde, versammelten sich Menschen vor dem Laden. Einige Menschen blockierten von außen die Hauseingänge und es wurde versucht, eine Versammlung anzumelden. Die Anmeldung wurde von der Polizei hinausgezögert mit der Begründung, der Einsatzleiter sei gerade nicht erreichbar. Parallel zu diesen Gesprächen verschafften sich mehrere Zivilpolizistinnen über die Wrangelstraße 78 Zugang zum Hinterhof und drangen durch ein Fenster zum Hinterhof in den Laden ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Situation vor dem Laden entspannt. Auch nach der Anmeldung der Versammlung blockierte die Polizei die Straßen von beiden Seiten und verhinderte so, dass weitere Menschen sich der Versammlung anschließen konnten. Die Lage im Ladeninneren war zu diesem Zeitpunkt so entspannt, dass die Zivilpolizistinnen den BesetzerInnen erlaubten, sich frei im vorderen Teil des Ladens zu bewegen. Zu keinem Zeitpunkt versuchten Menschen von außen in den Laden einzudringen. Auch die Aussage der Pressemitteilung der Polizei vom 7.4.2019, dass, Zitat, die Zivilkräfte der Polizei Berlin den Zugang mittels Mobiliar verbarrikadierten, Zitat Ende, ist frei erfunden. Eine der BesetzerInnen, Zitat, die Zivilpolizisten waren die gesamte Zeit über entspannt und machten keinen verängstigten Eindruck. Einer probierte noch mit uns rumzuscherzen. Dadurch, dass die Polizistinnen über die Wrangelstraße 78 so schnell Zugang zum Laden bekommen haben, wirkten sie zufrieden mit der Gesamtsituation. Zitat Ende. Aus uns nicht ersichtlichen Gründen eskalierte die Polizei einige Zeit später die Situation vor dem Haus. Es wurden mehr Kräfte zusammengezogen und die Versammlungsteilnehmenden vor dem Laden wurden brutal geschubst, darunter Journalistinnen und Abgeordnete wie Kanan Bayram und Katrin Schmidberger. Dabei schaffte die Polizei selbst eine unnötige Eskalation innerhalb der Menschenmenge, während der mehrere Menschen in Panik versetzt und verletzt wurden. Der Laden wurde geräumt, nachdem uniformierte Polizistinnen die Tür nach mehreren Versuchen von außen gewaltsam aufbrachen. Eine Person, die in der Wrangelstraße Pfand sammelte, wurde brutal festgenommen, verprügelt und musste ins Krankenhaus. All dies geschah ohne Räumungstitel. Das Handeln der Polizei war ein klarer Rechtsbruch. Hausfriedensbruch bleibt ein Antragsdelikt, das nur vom Eigentümer angezeigt werden kann, zu dem laut Baustadtrat Florian Schmidt bis zur Räumung kein Kontakt bestand. Pressesprecherin Jona Sommer, Zitat: Es kann nicht sein, dass die Polizei in Berlin eigenmächtig entscheidet, ob ein Haus geräumt wird oder nicht. Die Falschaussagen der Polizei, mit der sie im Nachgang die brutale Räumung legitimieren wollen, zeigt, dass sie sich im rechtsfreien Raum bewegen. Der Berliner Senat hat das zu verantworten. Als allererstes Innensenator Geisel. Zitat Ende. Weiterhin startete nun die Kampagne für das Volksbegehren der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. An vielen Standorten Berlins kann jetzt die Unterschrift abgegeben werden, mit dem Ziel, den Senat dazu zu verpflichten, ein Gesetz zur Enteignung großer Immobilienkonzerne auf den Weg zu bringen. Nicht überraschend gingen die Alarmglocken konservativer und liberaler Akteure damit auch los. Und in den Medien wird seither kräftig gegen und ab und an auch mal für das Enteignen geworben. Der Konzern Deutsche Wohnen selbst hat nach Berichten auch schon angefangen, Gegenpropaganda in die Briefkästen ihrer MieterInnen zu verteilen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Zum Abschluss der News rufen wir euch noch dazu auf, am 1. Mai nach Blankenburg im Norden Berlins zu kommen. Denn dort plant die AfD für den Tag ein Fest. Guter Anlass, um mal mit Freunden vorbeizuschauen und den Menschenfeinden zu zeigen, was wir davon halten. Mobilisiert wird dagegen unter anderem von der Antifa Nordost. Mehr Infos, auch zu den Aktivitäten der AfD im Norden Berlins, generell findet ihr unter antifa-nordost.org. So, jetzt gibt es nochmal Musik, und zwar hören wir The Garden State von Audio Binger. Danach geht es dann mit einem historischen Beitrag zur Geschichte des Tags der politischen Gefangenen weiter. 18. März ist international bekannt als der Tag der politischen Gefangenen. An diesem Tag soll an den Aufstand der Pariser Kommune im Jahr 1871 erinnert werden, aber auch an ihre Zerschlagung und die folgenden Repressionen. 1923 erklärte die Internationale Rote Hilfe, gegründet 1922, den 18.03. zum Internationalen Tag der Hilfe für die politischen Gefangenen. Und nach dem Faschismus gab es erst wieder 1996 auf Initiative von Libertad und der Roten Hilfe einen Aktionstag für die Freiheit der politischen Gefangenen. Libertad war eine bundesweite Initiative für die Freiheit aller politischen Gefangenen weltweit, die nach dem Kongress gegen den Weltwirtschaftsgipfel 1992 in München entstanden ist. Seitdem finden zumindest in Deutschland jedes Jahr Veranstaltungen und Aktionen zu diesem Tag statt. Auch in diesem Jahr gab es in Berlin Demos, gemeinsames Briefeschreiben und Auseinandersetzungen mit dem Thema Kneste. Wir waren für euch im Kiezhaus Agnes Reinhold, wo es am 16. März ein Orga- und Planungstreffen für ein Anti-Knast-Café gab, um gemeinsam zu diskutieren und praktische Knastarbeit möglich zu machen. Die veranstaltende Gruppe wollte die Auftaktveranstaltung am 16. März nutzen, um über die Frage zu diskutieren, warum Menschen Gefangene unterscheiden in politisch und sozial und wie sich eine praktische Solidarität für alle Gefangenen gestalten kann. Es waren Menschen von den Gruppen der Roten Hilfe und der Gefangenengewerkschaft GGBO anwesend, die kurz über ihre Arbeit und immer wiederkehrende Grundsatzdiskussionen berichteten, um die sich dann auch der anschließende Gedankenaustausch mit den Menschen vor Ort drehte. Wir möchten jetzt ein paar der diskutierten Fragen aufwerfen, die ihr gerne für euch und in euren Kontexten und Gruppen weiterdenken und weiter diskutieren könnt. Der 18. März ist ein Tag, welcher lediglich für sogenannte politische Gefangene angedacht ist. Welche Gefangenen fallen in diese Kategorie, welche nicht? Und wer entscheidet über die Trennlinie? Wollen wir alle Kneste von jetzt auf gleich am liebsten auflösen? Was passiert mit den ganzen rechten StraftäterInnen? Wie müsste eine Gesellschaft, die keine Kneste braucht, aussehen? Wie viel Schuld trägt diese Gesellschaft, die nach der Logik des Kapitals und der Herrschaft funktioniert, an sogenannten Straftaten? Was verleitet Menschen dazu, Taten zu begehen, die gängigen Moralvorstellungen widersprechen? Sind alle Straftaten es wirklich wert, geächtet zu werden? Oder gibt es nicht auch Taten, die eigentlich völlig berechtigt sind, aber kriminalisiert werden? Ab wann ist eine Handlung es wert, bestraft zu werden? Sollen und wollen wir uns überhaupt gegenseitig bestrafen? Und wie wird in der BRD eigentlich sanktioniert? Ist das derzeitige Verhältnis zwischen Tat und Strafe akzeptabel? Wenn ihr neugierig geworden seid, dann kommt einfach mal beim Anti-Knast-Café im Kiezhaus Agnes Reinhold vorbei oder informiert euch unter www.ggbo.de oder www.rote-hilfe.de. Und auch wir hoffen, euch bald wieder mit Beiträgen zu diesem Thema versorgen zu können. Weiter geht es hier im Monatsrückblick des Anarchistischen Radio Berlin mit einem Beitrag zur Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft. Am 27. März 2019 fand in Berlin die sogenannte ASW-Sicherheitstagung statt. Unter dem Motto Extremismus, steigende Gefahr für Sicherheit und Reputation von Unternehmen trafen sich auf der privatwirtschaftlichen Konferenz Sicherheitsbehörden und Wirtschaftsunternehmen. Natürlich darf eine solche Veranstaltung nicht unkommentiert stattfinden. Wir haben deswegen mit unseren Freunden von der Antifa Nordost, die den Gegenprotest mitorganisiert haben, gesprochen. Ja, also die ASW, Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft, heißt es abgekürzt, ist halt eine Vereinigung, die möchten, dass halt deutschen Unternehmen gut geht, kann man eigentlich sagen. Also jetzt zum Beispiel zu dieser Tagung eingeladen waren halt RWE, BASF, Deutsche Telekom und naja, unter anderem halt auch der Verfassungsschutz. Das war eigentlich wie eine kostenlose Unternehmensberatung für diese Unternehmen. Diese Unternehmen sind alle durchweg, also eine große Kritik, die es an denen halt gibt. Und zwar sind das alles so milliardenschwere Unternehmen, die zum Beispiel, also RWE, der irgendwie durch einen sehr aggressiven Braunkohleabbau im Hambacher Forst und die Rodung gigantischer Waldflächen, nur zum Zweck von Kohlekraftwerken sozusagen, haben die sich sehr in die Kritik gebracht, so gerade natürlich da vor Ort, wobei sie auch teilweise irgendwie Menschen verdrängen und ganze Wälder abholzen oder teilweise so ganze Dörfer da aus dem Weg räumen wollen und dabei halt gigantische Umweltschäden einfach billigend in Kauf nehmen. Die Deutsche Telekom ist zumindest in Amerika arbeitnehmerinnenfeindlich aufgestellt und BASF sponsert zum Beispiel ja Klimaleugner in den USA und sagt im Nachhinein dann ja auch die USA, die halten ihre Klimaschutzziele nicht ein. Also Unternehmen also milliardenschwere Unternehmen, an denen es durchaus Kritik gibt so. Und im Rahmen jetzt dieser Tagung, die ASW organisiert hat, hatten die halt diese Unternehmen eingeladen und den Verfassungsschutz. Und der Verfassungsschutz sollte denen halt kostenlose Unternehmensberatung geben gegen Extremismus. Also was für Schäden vermeintlicher Extremismus diesen Unternehmen bereitet. Und eigentlich macht die ASW, machen die vor allem so was gegen Cyberkriminalität, also diese Veranstaltung in dem Sinne war jetzt so ein Novum. Ich denke, dass sie damit auch eigentlich eine klare Haltung bekennen wollten, also dass sie irgendwie, ich glaube, bei dieser Tagung jetzt auch herausgekommen, dass sie, das, was sie am meisten beunruhigt hat, war wohl, also dass die deutsche Wirtschaft immer wieder direkt von Extremismus betroffen ist und vor allem, dass die Grenzen zwischen bürgerlichen Interessenbekundungen und extremistischen Handlungen fließend sind. Das hat uns auf jeden Fall ein bisschen gefreut, muss man sagen, weil das im Grunde auch das ist, was man irgendwie als radikale Linke ein bisschen erreichen möchte. Doch wie erfährt man überhaupt von einer solchen Veranstaltung? Sowas kann ja wohl kaum öffentlich stattfinden. Also tatsächlich war das halt ein öffentlicher Kongress. Also ist ein bisschen absurd, weil da hätte auch eine Privatperson tatsächlich dran teilnehmen können. Man hätte lediglich, ich glaube, so 500 Euro oder so hätte man dafür haben müssen. Dann hätte man da teilnehmen dürfen. Die hatten, ich glaube, stehen die meisten Leute gerade, um sich so eine Tagung anzuschauen, jetzt nicht zur Verfügung. Deswegen sind natürlich erstmal Leute ausgeschlossen, die halt jetzt nicht dieses Kapital aufbringen können. Wodurch wir von dem Protest erfahren haben, ist echt ganz simpel, dass wir das über Twitter gesehen haben. Es wurde halt mal geteilt und dann sind wir halt auf die ASW irgendwie aufmerksam geworden, haben gesehen, was das für eine Veranstaltung ist. Die hatten ja auch direkt dieses Cover von dem, was am Tundenhaus steht, sozusagen im P-Berg, ne? Also dieses Kapitalismus normiert, zerstört, tötet, stand da dran und das haben sie ja auch dann, also zum Beispiel die Leute vom Tundenhaus haben sich auch sehr darüber beschwert, dass das da einfach so genau verwendet wurde in diesem Sinne, ohne irgendwie die Hintergründe dazu kennen oder das halt einfach pauschal irgendwie als extremistisch zu verunglimpfen so. Wir haben auch schon überlegt, ob sie da noch rechtlich noch gegen vorgehen. Neben der Antifa Nordost beteiligten sich noch zahlreiche weitere Gruppen an einem breiten linksradikalen Bündnis gegen die Sicherheitskonferenz und ihre Teilnehmer. Also wir haben diesen Protest zusammen veranstaltet mit vielen verschiedenen linksradikalen Gruppen. Also einmal die AJOG zum Beispiel, antifaschistische Jugendorganisation Charlottenburg, AKK, antifaschistische Kaffeekränzchen, die BLEI, Berlin Leftist Youth, BPA, Black Pond Antifa, die EL Klima AG, die SJB, also Solidarische Jugendbewegung, Menschen von Ende Gelände waren beteiligt, Menschen von der NEA, der SJB, und Aktivistinnen aus Hausprojekten in P-Berg, genau, die dann vor Ort, also zum Beispiel, es war ein bisschen unterschiedlich, also als wir das gesehen haben, gab es halt irgendwie eine übereinstimmende Meinung. Es gab erstmal so einen Text, der veröffentlicht wurde dazu, dass das da stattfindet. Und dann in den nächsten Tagen und so kamen halt immer wieder auch Leute auf uns zu und meinten halt, oh, das ist echt irgendwie ein Skandal, dass das so ungehindert auch noch mitten in Peberg stattfinden kann. Und da müssen wir irgendwie was gegen tun und unternehmen. Und so kam dann dieses Bündnis zustande, womit wir dann halt den Protest halt organisiert haben. Ja, zu Beginn hatten wir geplant eine Kundgebung vor dem Sodom und Gomorra, also so einer Yuppie-Bar in Prenzlauer Berg, wo die halt ihren Willkommensabend, also den quasi nur die Auftaktveranstaltung machen wollten. Da wollten sie halt feiern und zusammenkommen und so. Da hatten wir Gegenproteste organisiert. Da hat sich irgendwann herausklimatisiert, dass halt die das absagen, wir haben im Nachhinein dann die Bestätigung bekommen, auch aus Angst irgendwie vor Gegenprotesten und Öffentlichkeit und so, haben sie dieses Treffen dann erstmal abgesagt, also dieses Get-Together, beziehungsweise verschoben an einen Ort, der uns dann nicht bekannt war und der auch in der Öffentlichkeit nicht bekannt war. Der Vorsitzende von dieser ASW hat so treffend gesagt, manchmal ist Rückzug der sicherere Weg. Das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, weil da hat unser Protest zumindest ein Ziel erreicht, so, dass man den Leuten irgendwie, dass man sie einfach ein bisschen aus der Öffentlichkeit rauskriegt, beziehungsweise, dass man halt ja, sie auch verunsichert in dem, was sie da tun. Und das da wirklich mitten in Peberg machen zu wollen, war auch wirklich eine besonders dreiste Angelegenheit. Die Tagung an sich hat dann ja erst am nächsten Tag stattgefunden, sozusagen. Ne? Die Tagung war dann am, ich glaube, 27. März. Und wir haben quasi von dieser Absage haben wir halt irgendwie ein paar Tage vorher erfahren und haben dann gedacht, okay, bevor wir jetzt diese Kundgebung oder bevor wir das jetzt komplett ausfallen lassen, weil unser Protest ist durchweg legitim und wir wollen den Protest auch irgendwie auf die Straße tragen. Und so haben wir uns dann entschieden, dass wir halt von diesem Sodom und Gomorra, wo die Veranstaltung eigentlich geplant war, zu dem Steigenberger Hotel am Kanzleramt ziehen, wo dann am nächsten Tag diese Tagung stattfinden wird. Nachdem schon die Ankündigung von Gegenprotesten für das Ausfallen oder das Verschieben der Konferenzauftaktveranstaltung geführt hatte, fand am 27. März noch eine Demonstration gegen den Verfassungsschutz und die Unternehmen auf der Wirtschaftskonferenz statt. Also die Demo hat, wir haben uns um 18 Uhr getroffen, sind dann gegen 19 Uhr losgezogen. Davor gab es ein paar Auftaktredebeiträge, unter anderem auch von Ende Gelände. Wir waren so 200 Leute, die wir auf der Straße waren. Das Motto war, wir hatten noch ein ganz passendes Fronttranspiel, das war extrem antikapitalistisch, klimagerecht und solidarisch. Wir haben uns während dieses Protests und auch in den Aufrufen schon explizit gegen die Extremismustheorie, nach der da auch einfach gehandelt wird, irgendwie ausgesprochen, nach der halt eine pauschale Gleichsetzung von sogenannten Links- oder Rechtsextremismus halt irgendwie gemacht wird, so. Dann gab es halt Redebeiträge von Ende Gelände, Rheinmetall Entwaffnen und auch zahllose Beiträge, die sich gegen den Verfassungsschutz als total antikommunistische, reaktionäre Institution, die keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegt, richteten. Ja, bei dieser Konferenz, wurde ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass halt irgendwie der Standort Deutschland irgendwie beschädigt wird und so. Dabei denken wir, es lohnt, den Standort Deutschland zu beschädigen, da Deutschland drittgrößter Waffenexporteur auf der Welt ist, Mitschuld an Mord und Vertreibung in aller Welt trägt und der Verfassungsschutz eine Institution ist, die nicht erst seit der Enttarnung des NSU irgendwie gezeigt hat, dass sie, auf welcher Seite sie ganz klar steht. Und wie sah es mit der Polizeirepression aus? Die Demonstration lief sonst, wir sind halt genau da beim Sodom und Gomorra gestartet. Dann ging es halt durch Peberg erst noch, über Mitte bis zu diesem Steigenberger Hotel, das ist da direkt am Hauptbahnhof, wo am nächsten Tag dann halt die Tagung stattfinden sollte. Die Cops haben irgendwie so ab drei Viertel der Wegstrecke, haben sie eine Person aus der Demo herausgegriffen, der Person wird Vermummung vorgeworfen. Daraufhin haben sie enorm rumgestresst und sich da halt mal wieder sehr mackrig aufgestellt und hatten dann irgendwie, dann haben sie die ganze Zeit die Kameras ausgepackt und es war halt irgendwie deutlich, dass sie dann noch weitere Festnahmen machen würden. Wir haben aber solidarisch auf gewartet, bis die Person halt freigelassen wurde. Dann sind wir halt weitergezogen bis zum Steigenberger und als dann die Kundgebung aufgelöst war, haben die Cops sofort die quasi Leute, die noch rumstanden, sozusagen direkt nochmal angegriffen, haben Leute zur Seite geboxt und nochmal ungefähr 5 Leute dann aus der Kundgebung oder aus der beendeten Kundgebung rausgezogen. So. Ich glaube, denen wären auch unterschiedlichste Delikte wieder vorgeworfen, obwohl es insgesamt eine sehr friedliche Demo war, bei der jetzt nicht viel passiert ist. So. Das zeigt aber natürlich auch irgendwie einfach, dass die Cops das auch als Bedrohung wahrgenommen haben und das auch so gelesen haben. Auf die Proteste reagierte nicht nur die Polizei. Auch die regionale Presse konnte sich des Themas annehmen und die Artikel ließen dann auch teilweise positive Schlüsse zu. Also es gab ziemlich viel Presse dazu, die war jetzt nicht immer durchweg nach unserer Lesart, aber manchmal haben auch irgendwie reaktionäre Medien wie zum Beispiel die Springer-Presse uns doch irgendwie unterstützt, sag ich mal. Zum Beispiel gab es einen BZ-Artikel, der trug den reißerischen Namen "Wenn aus Angst und Protest blanker Hass wird". Und dieser Artikel, da ging es halt um den Anschlag auf die Karren von Deutsche Wohnen, ich glaube irgendwo in Steglitz. Parallel dazu wurde dann direkt genannt, was für riesige Gewinne das Unternehmen aktuell macht und die Kritik an Deutsche Wohnen, also dass sie halt einfach sich eigentlich kurz gesagt einen Dreck um ihre MieterInnen schert und wirklich Profitinteressen über allem dort stehen. Dann wurde im nächsten Abschnitt von dieses Artikels wurde Deutsche Wohnen enteignen vorgestellt, also die Kampagne, die große Mietenwahnsinn-Demo, die jetzt kommendes Wochenende stattfindet, und auch unser Protest wird genannt. Unser Protest wurde in dem Rahmen erwähnt, mit diesem Zitat, was ich gerade schon gesagt hatte, manchmal ist Rückzug der sichere Weg, von dem Volker Wagner von der ASW. Was dabei auch noch genannt wurde, wird halt dieses, dass die Grenzen zwischen bürgerlichen Interessenbekundungen und extremistischen Handlungen fließen sind. Und ich denke, das ist wichtig, dass eine radikale Linke irgendwie es auch schafft, Themen anzusprechen, die der Bevölkerung einfach irgendwie ein Anliegen sind und die also soziale Anliegen sind, für die es sich halt lohnt zu kämpfen. So. Und dieses Fazit, was dieser merkwürdige Verein dort gezogen hat, so, das kann eigentlich wirklich nur in unserem Sinne sein, dass halt es geschafft wird, nicht mehr irgendwie, also die sagen, die Grenzen zwischen bürgerlichen Interessenbekundungen und extremistischen Handlungen sind fließend. Ich würde halt sagen, es ist ein durchweg legitimes Anliegen, was von einem breiten Teil der Gesellschaft unterstützt wird. Mehr Infos und die Texte des Gegenprotestbündnisses findet ihr auf antifa-nordost.org. Und nochmals der Hinweis auf unseren Blog, denn dort findet ihr alle unsere Veröffentlichungen, auf die ihr uneingeschränkt zugreifen könnt. aradio.blogsport.de. Wir machen jetzt nochmal die Musik an, und zwar gibt es Me and My Shadow von Ego Dome. Danach geht es dann weiter mit einem Bericht von einer LGBTIQ-Demo aus Santiago de Chile. Denn dort war am 21. März der Faschist und Vollhorst Jair Bolsonaro auf Staatsbesuch. Auf Deutsch, Bolsonaro verschwinde aus Chile. Ende März war der brasilianische Präsident Bolsonaro zu Besuch in Chile. Anlass und Abschluss des Besuchs war ein Treffen mit dem rechten Präsidenten Chiles, Piñera, zum Start des neuen südamerikanischen Staatenbündnisses Prosur, ein Gegenmodell zum ehemals von linken Regierungen lancierten UNASUR-Projekt. Gegen den unerwünschten Gast formierte sich natürlich Protest. Einige hundert Menschen versammelten sich in der Nähe des Regierungspalastes, jedenfalls so nah, wie es die Polizei zuließ. Der Protest wurde von LGBT-Gruppen, Gruppierungen, die auf die Gefährdung indigener Menschen im Regenwald aufmerksam machen wollten, sowie von jungen Menschen getragen. Bolsonaro ließ es sich auch nicht nehmen, Vorwürfe, er sei rassistisch, LGBT und frauenfeindlich, als Fake News zu bezeichnen. Eine Taktik, die er sich bei seinem Vorbild Trump abgeguckt hat. Bezogen auf den Amazonas verlautbarte er schließlich auch, dass er der Welt und dem Umweltschutz nicht schuldig sei. Davor hatte Bolsonaro die Ausrichtung der COP25-Konferenz zum globalen Klimaschutz Ende 2019 abgelehnt. Diese wird nun in Chile ausgetragen. DemonstrantInnen kündigten derweil einen Krieg um das Land an. Es wäre aber nicht Chile, wenn nicht auch die Cops auf den Plan getreten wären. Es gab einen Moment, in dem die Polizei die DemonstrantInnen vom Zustrom weiterer Leute durch eine Polizeikette abtrennen wollte. Die Bildung der Polizeikette wurde durch Hüpfen und Bedrängen der Polizistinnen von beiden Seiten verhindert. Wie in Chile üblich, fuhr die Polizei Wasserwerfer auf und ging mit Tränengas gegen die Menschen vor. Es folgten wütende Sprechchöre gegen die Cops. Neben der Aufforderung, dass die faschistische Polizei abziehen solle, wurde auch auf die geraubten Millionen aufmerksam gemacht, die die Polizeioberen in den vergangenen Jahren beiseite geschafft haben. Ein weiterer dieser handfesten Skandale in Chile, die kaum reale Folgen haben. Dieser Beitrag basierte übrigens auf Aufnahmen, die uns eine externe Person zugesandt hat, die regelmäßig unseren Podcast lauscht. Danke nochmals dafür und an alle anderen da draußen. Auch ihr könnt gerne für eine derartige Kooperation mit uns in Kontakt treten. Und jetzt beschäftigen wir uns mit Anarchie. Ja, denn wie deutschsprachige Medienkonsumentinnen und HörerInnen unseres Podcasts wissen, die Anarchie, das ist nicht einfach nur die erstrebenswerte Grundstruktur menschlichen Zusammenlebens. Nein, die Anarchie ist, zumindest wenn man der deutschsprachigen Presse glauben darf, eine handelnde Entität, die vor allem, logischerweise, eins im Sinn hat. Herrschen. Daher fragen wir Monat für Monat, wo herrscht Anarchie? Die Antwort für den März folgt jetzt. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wir freuen uns, dass ihr immer noch zuhört. Sicherlich wollt ihr noch erfahren, was die Anarchie denn so treibt. In unserer allmonatlichen Rubrik, wo herrscht Anarchie, erfahrt ihr alles und noch mehr. Okay, also alles. Wir fackeln nicht lange und lassen uns hinter die feindlichen Linien in Österreich abwerfen. Im Standard wird ein neuer Ego-Shooter besprochen. Division 2. Der erste Teil spielte in New York und dem zweiten, so erzählt es die Zeitung, zieht der Spieler 3 Jahre später nach Washington DC, wo mehr oder weniger Anarchie herrscht. Wie jetzt? mehr oder doch weniger. Aber dem Standard fällt es bei diesem Artikel ohnehin erkennbar schwer, einen Standard anzulegen. So wird die Ausgangslage wie folgt beschrieben. Blackout. Die Menschheit steht nach dem globalen Stromausfall vor ihrem Zerfall. Um diese schweren Zeiten zu überleben, haben sich viele Menschen kriminellen und terroristischen Gruppierungen angeschlossen. Nach diesem Versuch einer soziologischen Einordnung der Motivation der Leute geht es gleich konträr weiter. Als Spielerin gehört man der Spezialeinheit The Division an und kämpft mit allerlei technischen Hilfsmitteln gegen eine Vielzahl an Bösewichten an. Bösewichte also. Und schon ist die Erkenntnis verschütt gegangen, dass die Menschen sich überhaupt nur deswegen solchen Gruppen angeschlossen hatten, weil sie verzweifelt versuchten, irgendwie zu überleben. Da wundert uns die halbherzige Anarchie des Standards dann auch gar nicht mehr so sehr. Damit springen wir auch weiter mitten in einen Polizeieinsatz in Berlin-Kreuzberg, als am Rande der Mietenwahnsinn-Demo Anfang des Monats ein leerstehender Laden besetzt worden war. RBB24 berichtet darüber und zitiert den CDU-Fraktionsvorsitzenden Burkhard Dregger, wonach es unbegreiflich sei, warum die Anarchistenparteien Grüne und Linke nichts anderes im Sinn haben, als politisch gegen die Polizei nachzutreten, anstatt sich in Selbstkritik zu üben. Soweit ist es also schon? Ach du meine Güte, die anarchistische Bewegung muss wirklich wichtig geworden sein in den letzten Wochen, dass wir zumindest in Berlin bereits 2 komplette Parteien übernommen haben. Und das, wo Parteien gar nicht auf der Liste unserer Verbreitungsebenen stehen. Auf einer ganz anderen Ebene befindet sich Reinhold Messner, der berühmt-berüchtigte Bergsteiger. Und nein, es geht dieses Mal nicht um Yetis, sondern, wer hätte es geahnt, um die Anarchie. Bei salto.bz fanden wir ein erstaunliches Interview mit Messner, in dem dieser sich über sein letztes Filmprojekt zur Besteigung des Cerro Torre in Patagonien äußert. Dabei kommt er zu folgendem Schluss. Am Cerro Torre herrscht Anarchie. Interviewer Martin Honey fragt gleich ganz besorgt nach. Wie meinen Sie das? Anarchie? Da denken die Leute gleich wieder an Böses und Schlimmes. Und wie aus der Pistole geschossen, antwortet Messner. Nein, Anarchie ist überhaupt nichts Böses und Schlimmes. Anarchie ist eine Form, wie der Mensch vor etwa 10.000, 15.000 Jahren gelebt hat. In Clans nach einem archaischen Regelwerk mit auswechselbaren Leaderships, nach anarchischen Mustern. Keine Macht für niemand. Wow, da gewinnen wir doch gleich noch größeren Respekt vor den schwarz-roten BergsteigerInnen aus Dresden. Die haben ja eine tolle Bildungssektion in den Bergen auf die Beine gestellt. Und wir bleiben gleich bei der tatkräftigen Verbreitung anarchistischer Positionen. Manche kennen Faisal Kavusi bereits, das ist jedenfalls ein deutscher Komiker mit afghanischem Background. Die Westfalenpost hat ein Interview mit ihm geführt und ihn unter anderem zu seiner neuen Show befragt. Der Name Anarchie ist Programm. Ich will ein Zeichen setzen für Freiheit. Man kann überall einen Riegel vorschieben, aber nur unsere Gedanken und unsere Fantasie bleiben frei. Und da herrscht Anarchie. So Kavusi. Ihr denkt jetzt vielleicht, der labert doch nur rum. Doch im Interview geht es so weiter. Ich bin auf der Seite des Menschen, der ausgebeutet wird und nicht auf der Seite des Konzerns, der Milliarden verdient. Auch nicht auf der Seite der Manager, die Millionen auf ihrem Konto haben, 20 Generationen ihrer Nachkommen ernähren können und gleichzeitig andere Menschen ausbeuten. Das finde ich verantwortungslos. Respekt. Zum Schluss widmen wir uns einem anderen Hochkaräter der Comedy-Branche. Auch wenn uns da das Lachen doch leider allzu oft im Halse stecken bleibt. Kim Jong-un. Unter dem Titel Es herrscht Anarchie schreibt T-Online kurzerhand bei der AFP-Presseagentur ab. Und zwar geht es um das Rumgeprotze Kim Jong-uns, der trotz Sanktionen gegen Nordkorea auf internationalem Treffen mit richtig teuren Limousinen aufschlägt. Nebst joggender Bodyguard-Bande. Es scheint aber so, dass die Fortschritte der Anarchie dafür verantwortlich sind. Denn, so Hugh Griffiths, Koordinator des Expertenkomitees zur Überwachung der UN-Sanktionen, über klandestine Verladungen von Schiffen auf hoher See. Es ist verrückt, was jetzt in internationalen Gewässern passiert. Es herrscht Anarchie. Tja, liebe Leute, die ihr die nicht beneidenswerte Aufgabe übernommen habt, die Anarchie auch auf den Weltmeeren zu verbreiten, lasst die Limos lieber in Flammen aufgehen und alle wirklich nötigen Gebrauchsgüter der Bevölkerung zukommen, statt den MachthaberInnen. Hier im anarchistischen Monatsrückblick gibt es jetzt nochmal Musik, und zwar Puking Unicorns von AJ Kaufmann. Danach folgt ein Aufruf der anarchistischen Gruppe Dortmund an die Schülerinnenbewegung Fridays for Future. Puking Unicorns, since the day I was born. weiter mit der Klimastreikbewegung? Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studentinnen, schön, dass ihr heute auf der Straße seid. Die Energie und die Kreativität eurer scheinbar aus dem Nichts entstandenen Bewegung freuen uns und geben uns Hoffnung. Ihr habt erkannt, dass unsere Welt auf eine Katastrophe zusteuert und ihr seid entschlossen, etwas dagegen zu tun. Das wollen wir auch. Lasst uns ins Gespräch kommen, wie wir weiter vorgehen können. Wer oder was ist schuld an der Umweltzerstörung? Die Dortmunder Fridays for Future Demos haben zielsicher das RWE-Hochhaus angesteuert und eingekreist. Ihr habt recht, wenn ihr diesen Konzern anklagt, dass er es für seine Profitinteressen in Kauf nimmt, den Planeten zu ruinieren. Teilweise war auch in den Redebeiträgen zu hören, wir müssten gegen den Kapitalismus vorgehen, um den Klimawandel zu stoppen. Aber was ist damit gemeint? Der Kapitalismus, das sind nicht nur einige skrupellose Großkonzerne und profitgierige Banken. Der Kapitalismus ist ein weltweites System der Ausbeutung und Unterdrückung, das auf dem privaten Eigentum beruht. Der Kapitalismus zwingt eure Eltern und bald auch euch selbst, Lohnarbeit zu verrichten, also die eigene Lebenszeit und Energie für den Profit der Besitzenden aufzuopfern. Die Katastrophe ist nicht nur etwas, das in der Zukunft droht. Für die meisten Menschen weltweit sind die Lebensverhältnisse jetzt schon katastrophal. Und dieses System ist prinzipiell unfähig, die Zerstörung der Umwelt zu beenden. Zwar wurden mittlerweile Geräte und Technologien entwickelt, die viel weniger Strom benötigen und Schadstoffe erzeugen, wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Trotzdem steigen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß weltweit weiter an. Die Energie, die auf der einen Seite durch effizientere Verfahren eingespart wurde, wird auf der anderen Seite weiter verschleudert, indem immer größere und zahlreichere Kühlschränke, Flachbildschirme, Smartphones und so weiter auf den Markt geworfen werden und neue KäuferInnen in allen Ländern schmackhaft gemacht werden. Kapitalistische Unternehmen und auch Staaten müssen sich nach kurzfristigen Gewinninteressen ausrichten. Zu einem wirklich nachhaltigen Handeln sind sie nicht in der Lage. Der Staat kann uns nicht helfen. Appelle an PolitikerInnen, doch endlich etwas zu tun und ihrer Verantwortung gerecht zu werden, sind nutzlos. Selbst wenn sie die besten Absichten hätten, könnten sie nicht gegen die Interessen der Wirtschaft regieren, von deren Florieren doch der Erfolg und die Handlungsfähigkeit ihres Staates abhängt. Wenn sie überhaupt Maßnahmen zum Schutz des Klimas ergreifen, so sind diese halbherzig, um nur ja die Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts nicht zu gefährden. Zudem sind sie meist so konzipiert, dass die Masse der Bevölkerung die Zeche bezahlen muss. Etwa durch steigende Energiepreise, während die Konzerne weiter ungestört ihre Profite machen können. Wir halten es auch für keine gute Idee, die Polizei zu beklatschen, wie auf einer der letzten Freitagsdemos geschehen. Die Polizei ist letztlich dazu da, genau die Verhältnisse zu schützen, gegen die ihr protestiert. Im Hambacher Forst und an vielen anderen Orten zeigt die Polizei immer wieder, dass sie bereit ist, mit brutaler Gewalt vorzugehen, um die Interessen der Mächtigen zu verteidigen. Wie könnte eine Gegenbewegung aussehen? Eine bessere Zukunft können wir nur selbst durch eine starke Bewegung von unten aufbauen. Diese dürfte nicht bei Demonstrationen stehen bleiben, sondern müsste die Mächtigen da treffen, wo es wirklich weh tut. Zum Beispiel, indem durch Blockaden die Warenströme unterbrochen und durch Streiks die Produktion stillgestellt wird. Letztendlich müsste es darum gehen, die Produktionsmittel den Kapitalistinnen zu entreißen und gründlich umzugestalten, damit sie tatsächlich unseren Bedürfnissen dienen und die Natur nicht länger zerstören. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, zu dem uns gleichwohl nicht mehr allzu viel Zeit bleibt. Wichtig ist, dass die Bewegung selbst organisiert ist. Das heißt, alle Entscheidungen müssen von den Beteiligten selbst getroffen werden. Es dürfen keine neuen Hierarchien entstehen, sonst werdet ihr eure Bewegung schon bald nicht mehr wiedererkennen. Lasst es nicht zu, dass selbsternannte FührerInnen die Bewegung vereinnahmen oder in eurem Namen Verhandlungen mit den etablierten Institutionen beginnen und dabei eure Interessen verraten. Was nun? Die Klimastreiks könnten zum Auftakt einer größeren Bewegung werden, wenn es gelingt, andere Bevölkerungskreise einzubinden und weitergehende Aktionsformen zu entwickeln. Es besteht die Gefahr, dass die Demos einen toten Punkt erreichen und zur langweiligen Routine verkommen. Dann wäre es wichtig zu überlegen, wie ihr die gewonnenen Erfahrungen und Kontakte nutzen könnt. Über diese Fragen möchten wir gerne mit euch diskutieren. Wer wir sind. Wir, die anarchistische Gruppe Dortmund, sind ein Zusammenschluss von Menschen, die eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstreben, in der jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung ein Ende haben. Wir sind überzeugt, dass eine freie Gesellschaft nur mit freiheitlichen Mitteln erkämpft werden kann und lehnen daher Hierarchien innerhalb unserer eigenen Reihen ab. Wir beteiligen uns an sozialen Bewegungen und Kämpfen und sagen dabei offen, wer wir sind und wofür wir einstehen. Wir möchten uns dabei nicht als Anführerin hervortun, sondern auf Augenhöhe mit anderen zusammenarbeiten. Mehr zur anarchistischen Gruppe Dortmund findet ihr unter agdo.blackblocks.org. Alle Links aus der Sendung findet ihr auch bei uns unter aradio.blogsport.de. In der verbleibenden Zeit unseres Podcasts gibt es jetzt gleich zwei Linktipps. Der erste ist zu einem in der stückweisen Veröffentlichung steckenden Audiobook von Crimethink. Und der andere zu einem anarchistischen Podcast zum Thema Security Culture. Zum Abschluss haben wir für euch noch einen Linktipp. Unsere Freunde des Ex-Workers-Podcast von Crimethink haben ein neues Audiobook veröffentlicht, beziehungsweise damit angefangen. Das Buch No Wall They Can Build, A Guide to Borders and Migration Across North America wurde bereits 2017 finanziert durch Crowdfunding veröffentlicht. Nun gibt es das Buch auch zum Anhören. Episodenweise und in der unsereins manchmal doch neidisch machenden Audioqualität des Ex-Worker-Podcasts. Und ja, das alles ist bisher nur in englischer Sprache vorhanden. From 2008 until 2015, I worked in southern Arizona as part of a humanitarian aid organization named No More Deaths, acting in solidarity with migrants and refugees from Mexico and Central America, who walk through the Sonoran Desert into the United States. Im Buch No Wall They Can Build geht es im Generellen um Grenzen als Herrschaftsinstrument und die Grenze zwischen den USA und Mexiko im Speziellen. Immer wieder im Text eingeschoben sind thematisch passende Passagen, die Erfahrungen aus erster Hand wiedergeben. I'm going to remain silent. I'd like to speak to a lawyer. I tried to sound as calm as possible, but my voice probably broke. I've been hiking well north of the border in Southern California. I ran into Jose and Maria just before dark. They had been lost for days and they were getting sicker by the hour. Auf diese Weise lauscht Mensch nicht nur einem vorgetragenen, fortlaufenden Text, sondern erhält auch immer wieder emotionalen Kontext zu den informativen und analytischen Segmenten, die den Hauptteil ausmachen. I waved frantically at her and she walked up to the front of the cell. I pointed at myself and made the universal walking sign with my index and middle finger. She pointed at me and then towards the exit down the hall. I nodded and she nodded back. We looked at each other. She put her hand up to the glass and I put my hand up to hers. Bisher gibt es das erste Kapitel, die Einführung zu hören. Das Ganze findet ihr auf crimethink.com/podcast und für alle, die jetzt schon am Mittippen sind, /no-wall-they-can-build-1. Aber keine Sorge, alle Links wie immer auf unserem Blog aradio.blogsport.de. I'm writing mostly for readers with first world citizenship who are interested in understanding the dynamics of migration in North America, and especially for those working in the interests of migrants and refugees and for a world without borders. I hope that some of what I've seen can be useful toward that end. Unser zweiter Linktipp ist auch für ein Audio, aber ein deutschsprachiges. Und zwar hat die Gruppe Anarchist Black Cross Agitation in Action einen Podcast zum Thema Security Culture veröffentlicht. Das Ganze findet ihr unter abcaaa.blackblocks.org. Der Podcast beschäftigt sich mit Fragen, wie wir die Sicherheit unserer Kommunikation verbessern können. Aber nicht trocken und rein technisch, sondern schön anhand einer narrativen Struktur und mit vielen, vielen Stimmen. Diese sind alle, Und das bedarf vielleicht für die ein oder andere in den ersten Sekunden etwas Geduld und Ausdauer, verzerrt. Sicherlich der Anonymisierung wegen. Wer sich damit anfreunden kann, wird mit gut 20 Minuten belohnt, die Einblick und Einführung in das Thema Security Culture liefern. Wir freuen uns über und auf weitere neue anarchistische Podcasts und senden Grüße zurück nach Das war's für diesen Monat vom Anarchistischen Radio Berlin. Alle Links aus der Sendung sowie weitere Veröffentlichungen findet ihr auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Erreichen könnt ihr uns per E-Mail unter aradio-berlin@riseup.net oder auf der Plattform Twitter mit dem Account aradio_berlin. Bis zum nächsten Mal, alles Gute! Se me enreda el cargador, se me enrocha en las pestañas. Ahora voy no le a que guañe. En cara no te encara, es la fava. Come Luis de Pinocho. De momento, contesta ple de gent. Escuché per les parets, una vez de choc contra el vent. Cara no tu cara, en la testa, fiesta pera la festa. Fiesta pera la festa. Fiesta pera la festa. Fiesta pera la festa. Let's go.